abfahrender Zug auf Gleis 4, S7 nach Potsdam Hauptbahnhof. Über Friedrichstraße, Berlin Hauptbahnhof. Nächste Station, Hoppegarten. Nächste Station, Neuenhagen. Nächste Station, Friedersdorf. Nächste Station, Petershagen Nord. Endstation. Bitte alle aussteigen.